Während ich in den Jahren 1883 bis 1887 als Jesuitenscholastiker zu Ditton Hall in England Theologie studierte, wurde ich einige Male für verschiedene, nicht interessierende Zwecke zu kurzem Aufenthalte nach dem Kontinent geschickt. Auf einer dieser Reisen, das Jahr weiß ich nicht mehr, übernachtete ich im Jesuitenkollegium zu Canterbury, wo sich ein Teil der aus Frankreich ausgewiesenen französischen Jesuiten angesiedelt hatte. Rektor war dort der vielgenannte Jesuit Dulac. Er zeigte sich sehr offenherzig gegen mich und erzählte mit vielen Einzelheiten, die mir entfallen sind, wie eifrig tätig er in Frankreich für den General Boulanger war. Große Geldsummen habe er für den Retter Frankreichs von legitimistischen Adelsfamilien gesammelt. La Salle et Impier République müsste durch Boulanger, den Gott auserwählt habe, umgestürzt und Le Drapeau Blanc Royal wieder aufgerichtet werden. Meinen Ohren klangen solche Reden aus so autoritativem Munde seltsam. Noch seltsamer hätte ich sie gefunden, wenn ich gewusst hätte, wer und was Le Brave General war, aber ich bekam ja keine Zeitung zu Gesicht. Und dass die Schmückbeiworte Salle und Empire, die Dulac von der Republik gebrauchte, besonders auf Boulanger passten. Die Canterburyer Unterredung hatte ein bedeutungsvolles Nachspiel. In einem Briefe an den mir aus der Jugendzeit wohlbekannten Ordensgeneral Underlady glaubte ich, ihm Mitteilung machen zu müssen von der politischen Tätigkeit des Jesuiten Dulac. Auch noch andere Punkte enthielt mein Brief. Auf alles antwortete Underlady, Dulac Boulanger wurde übergangen. Später wurde mir der Grund der Übergehung klar. Der Ordensgeneral, der wohl auch seine Hoffnungen auf Boulanger gesetzt hatte, wollte Dulac in seiner politischen Tätigkeit nicht stören. Seit Gründung der Zentrumspartei bestand zwischen ihr und dem Jesuitenorden stets eine enge Verbindung. Theologen der deutschen Ordensprovinz wurden von Zentrumsparlamentariern oft zu Rate gezogen. Der Zentrumsführer Lieber war häufiger Gast in den deutschen Jesuitenkollegien längs der holländischen Grenze, Exaten, Wünansrade, Blühenbeck. Zu wichtigen Besprechungen mit Windhorst fuhr der Provinzialobere Jakob Rathgeb nach Hannover. Einmal kam er sehr unbefriedigt von dort zurück, um im Ärger über Windhorsts Vorsichtigkeit entschlüpften ihm die Worte: »Wenn Windhorst nicht will, so gehen wir ohne ihn voran.« Worauf sich das Nichtwollen des schlauen Welfen bezog, habe ich nicht erfahren. Im Jahre 1889 wurden auf Wunsch Windhorsts zwei Jesuiten unter dem Vorwande des Studiums und der Seelsorge nach Berlin geschickt zu ständigem Aufenthalte. Einer der beiden war ich, der andere der frühere Rektor von Feldkirch und Chefredakteur der Stimmen von Maria Lach, Jakob Fäh. Auf den Berliner Aufenthalt komme ich noch zu sprechen. Hier, wo es sich um Politik handelt, nur so viel, dass Windhorst und die übrigen Zentrumsführer uns sehr willkommen hießen. Im Foyer des alten Reichstagsgebäudes hatte ich mit Windhorst eine lange Unterredung, worin er betonte, dass die Frage über Rückkehr der Jesuiten und über territoriale Unabhängigkeit des Papstes, eines Kirchenstaates, stets im Vordergrund bleiben müssten. Später war dann bis zum Tode Windhorsts ein anderer Jesuit, Viktor Frinz, als sein ständiger Beirat in Berlin. Bei Beratung des bürgerlichen Gesetzbuches spielte der bekannte Jesuit Lehmkuhl als Zentrumsinspirator eine große Rolle. Auch August Reichensperger stand mit den deutschen Jesuiten in regem Verkehr. Bei seinem Namen steigt ein zugleich ernstes und erheiterndes politisches Vorkommnis in meiner Erinnerung auf. Im Sommer 1882 besuchte August Reichensperger das Jesuitenkolleg zu Blühenbeck. Zu seiner Ehre wurde im Freien ein Picknick abgehalten. Der Rektor, der Jesuit Pütz, hielt auf den gefeierten Gast eine Rede, worin er auch von der Verbannung der Jesuiten aus Deutschland und von der Hoffnung sprach, dass sie mit Hilfe des Zentrums, dessen glorreicher Führer Reichensperger sei, bald zurückkehren möchten. August Reichensperger antwortete sehr freundlich, sagte aber mit Bezug auf die Verbannung ungefähr wörtlich: »Ja, wer so tief in die Politik eingreift wie der Jesuitenorden, muss sich auch die gelegentlichen politischen Folgen des Eingreifens gefallen lassen. Tableau. Die Gesichter der ihn umstehenden Patres, wir Scholastiker standen gesondert, wurden lang und verblüfft ob dieser Offenherzigkeit. Noch am selben Abend kam der Rektor zu uns jungen Jesuiten in die Erholung und suchte den Eindruck der Reichensbergerschen Worte zu verwischen. Reichensberger sei in gallikanisch-josephinischem Ideenkreise aufgewachsen, etwas von der Jugendinfektion stecke noch in ihm, so spreche er früher Gehörtes nach, niemals hätten sich die Jesuiten mit Politik befasst. Nach der Ausweisung des Jesuitenordens aus Deutschland im Jahre 1872 siedelte sich die deutsche Ordensprovinz außer in Holland und England auch in Dänemark an. Sehr bald gelang es den Jesuiten, die Witwe des dänischen Multimillionärs und Zeitungsmagnaten Berling, Besitzer des großen Kopenhagener Blattes Berlingske Tidende, zur Katholikin zu machen. Mit dem Gelde dieser Dame wurde dann die jesuitische Erziehungsanstalt Uttrupshøj bei Kopenhagen erbaut, die für den Norden Europas das ist, was Feldkirch für den Süden bedeutet. Wie weit der jesuitische Einfluss sich auf die Berlingske Tidende und somit auf die Politik erstreckt, entzieht sich selbstverständlich der Feststellung. Auch die im Dezember 1909 verstorbene katholische Prinzessin Waldemar von Dänemark, Tochter des Herzogs von Chartres, war in Händen der deutschen Jesuiten von Kopenhagen und Uttrupshøj. Ihr intensiver deutschen Hass ist, abgesehen von ihrer französischen Abkunft, zweifellos auf jesuitischen Einfluss zurückzuführen. Bekanntlich hat die Prinzessin Waldemar die gefälschten Dokumente gegen Bismarck, dem Zaren Alexander III. Im Jahre 1887 in die Hände gespielt. Wenn man die gleichzeitige politische Tätigkeit des französischen Jesuiten Dulac und die Einwirkung der deutschen Jesuiten in Kopenhagen auf die Franzosentochter Prinzessin Waldemar von Dänemark erwägt, so ist es keine abenteuerliche Vermutung, die gefälschten Anti-Bismarck-Dokumente, die fast Ursache eines Krieges geworden wären, mit dem Jesuitenorden in ursächlichen Zusammenhang zu bringen.